Abschnitt 41 aus Oblomov von Ivan Alexandrovich Goncharov, übersetzt von Clara Brauner. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Vierter Teil, drittes Kapitel. Tarantjew und Ivan Matwejewitsch trafen sich nach dem Ilja-Tage wieder in der Kneipe. »Tee«, bestellte Ivan Matwejewitsch düster, und als der Kellner Tee und Rum brachte, schob er ihm ärgerlich die Flasche hin. »Das ist kein Rum«, sondern es sind Nelken, sagte er, nahm aus der Manteltasche seinen eigenen Rum heraus und ließ den Kellner diesen riechen. Komm mir also nicht mehr mit deiner Flasche, bemerkte er. Was, Gevatter, es steht schlecht, sagte er, als der Kellner fort war. Ja, der Teufel hat ihn hergebracht, entgegnete Tarantjew wütend. Was für ein Schurke dieser Deutsche ist. Er hat die Vollmacht vernichtet und das Gut gepachtet. Das ist unerhört. Er wird sein Schäfchen aber gehörig ins Trockene bringen. Ich fürchte, Gevatter, dass, wenn er sich in der Sache auskennt, dabei etwas herauskommen kann. Wenn er erfährt, dass die Abgaben eingesammelt sind und dass wir das Geld erhalten haben, kann er womöglich noch einen Prozess anfangen. Gleich einen Prozess? Bist du aber ängstlich geworden, Gevatter. Es ist nicht das erste Mal, dass Satjorti seine Finger nach fremden Gelder ausstreckt. Er versteht es, seine Schwuren zu verwischen. Ich glaube, er gibt den Bauern Quittungen. Er nimmt ihnen das Geld wohl unter vier Augen ab. Der Deutsche wird sich ärgern, wird schimpfen und damit basta. Und du denkst gleich an einen Prozess? Glaubst du wirklich? Fragte Mochojarow mutfassend. Nun, wollen wir trinken? Er schenkte sich und Tarantjew Rum ein. Manchmal glaubt man, dass man auf der Welt gar nicht leben kann. Wenn man aber trinkt, geht es doch noch weiter, tröstete er sich. Mache unterdessen Folgendes, Gevatter, fuhr Tarantjew fort. Stelle irgendwelche Rechnungen auf, welche du willst, für Holz, für Kraut, nur für irgendetwas. Oblomov hat ja jetzt die Wirtschaft deiner Schwester übergeben. Und füge die Summe den übrigen Ausgaben an. Und wenn Satjorti kommt, werden wir sagen, dass er so und so viel Abgabegelder gebraucht hat und dass wir damit die Ausgaben für Oblomov gedeckt haben. Wenn er aber die Rechnungen nimmt und sie dem Deutschen zeigt, dann könnte die Sache doch ans Licht kommen. Aber nein, er steckt sie irgendwo hin und der Teufel selbst findet sie da nicht. Und bis der Deutsche kommt, ist alles längst vergessen. Wirklich? Trinken wir, Gevatter, sagt Ivan Matwejewitsch, den Rum in Weingläser einschenkend. Es ist schade, das mit Tee zu verdünnen. Rieche einmal, 3 Rubel. Wollen wir uns nicht etwas zu essen bestellen? Das könnte man. Kellner. Aber was das für ein Schurke ist. Ich nehm's in Pacht, sagt er, begann Tarantjew wieder wütend. Uns Russen würde so etwas nie einfallen. Diese Einrichtung riecht gleich nach etwas Deutschem. Dort haben sie lauter Farmen und Pachtgüter. Wart nur, er wird ihm dann noch mit Aktien heimleuchten. Was sind denn das, Aktien? Ich kenne mich damit gar nicht aus, fragt Ivan Matwejewitsch. Eine deutsche Erfindung, sagte Tarantjew zornig. Das ist so. Ein Schwindler erfindet, wie man feuersichere Häuser baut und übernimmt es, eine Stadt zu bauen. Er braucht Geld. Da lässt er Papiere, sagen wir, zu je 500 Rubel erscheinen und die Dummköpfe kaufen und verkaufen sie einander. Wenn Gerüchte entstehen, dass das Unternehmen gut geht, steigen die Papiere im Preise. Wenn es schlecht geht, kracht das Ganze. Man behält dann die Papiere, aber kein Geld. Wenn man fragt, wo die Stadt ist, bekommt man zur Antwort, dass sie verbrannt ist und nicht fertig gebaut wurde. Und der Erfinder hat sich unterdessen mit dem Geld aus dem Staube gemacht. Das sind Aktien. Der Deutsche wird ihn schon hineinverwickeln. Ich wundere mich nur, dass er das noch bis jetzt nicht getan hat. Ich habe ihn immer daran gehindert und habe dem Landmann Wohltaten erwiesen. Ja, jetzt ist's aus. Die Sache ist zu Ende und dem Archiv übergeben worden. Jetzt haben wir zum letzten Mal Geld aus Oblomovka bekommen, sagte Mochojarow ein wenig benebelt. Dass ihn der Teufel hol! Du hast ja so viel Geld, dass man darin mit einer Schaufel wühlen kann, entgegnete Tarantjew, auch ein wenig im Dusel. Du hast eine sichere Quelle. Schöpfe daraus, solange du nicht müde bist. Trinken wir. Was ist das für eine Quelle, Gevatter? Man sammelt das ganze Leben und kann nur immer einen Rubel oder einen 3-Rubelschein einstecken. »Du sammelst doch aber schon 20 Jahre, Gevatter. Versündige dich nicht.« »Aber was fällt dir ein?« entgegnete Iwan Matwejewitsch mit lallender Stimme. »Du vergisst, dass ich erst seit 10 Jahren Sekretär bin. Und früher haben nur 10 und 20 Kopekenstücke in meiner Tasche geklempert. Und manchmal musste ich schäme mich es zu sagen, Kupfermünzen sammeln. Was ist das für ein Leben? Ach, Gevatter, was für glückliche Menschen es auf der Welt gibt, die dafür, dass sie nur ein Wort ins Ohr flüstern oder eine Zeile diktieren oder einfach ihren Namen auf ein Papier schreiben, plötzlich eine Geschwulst wie ein Kissen in ihrer Tasche bekommen, so dass sie sich darauf schlafen legen könnten. Ja, wenn man so arbeiten könnte, träumte er, immer betrunkener werdend. Die Bittsteller sehen solche Leute gar nicht persönlich und wagen es nicht, an sie heranzutreten. Er steigt in den Wagen und ruft in den Club. Dort drücken ihm ganz mit Orden behängte Leute die Hand. Das Spiel dreht sich nicht um 5 Kopeken. Und wie er zu Mittag speist. Ach, er würde sich schämen, über unsere Gerichte zu sprechen. Da würde er die Stirn furchen und ausspucken. Im Winter essen sie junge Hühner, im April werden Erdbeeren gereicht. Zu Hause geht die Frau in Spitzen herum. Die Kinder haben eine Gouvernante, sind schön gekleidet und frisiert. Ach, Gevatter, es gibt ein Paradies, doch die Sünden sind zu groß. Trinken wir, da bringt man das Essen. Klage nicht, Gevatter, versündige dich nicht. Du hast ein schönes Kapital, sagte der gänzlich betrunkene Tarantjew mit blutroten Augen. 35.000 in Silber, das ist kein Spaß. Still, still, Gevatter, unterbrach ihn Iwan Matwejewitsch. Was hat man von 35.000? Wann bringt man es aber bis auf 50.000? Man kommt doch mit 50.000 noch nicht ins Paradies. Wenn man heiratet, muss man vorsichtig leben. Jeden Rubel zählen, den Rum ganz vergessen, was ist das für ein Leben? Dafür lebt man ruhig, Gevatter. Bald ist's ein Rubel, bald sind's 2. Und ehe man sich's versieht, hat man im Tag 7 Rubel zurückgelegt. Wenn man aber manchmal seinen Namen unter etwas Großes setzt, kann man ihn dann sein Leben lang mit seinen Seiten fortwetzen. Nein, Bruder, versündige dich nicht. Iwan Matwejewitsch hörte nicht zu und überlegte sich längst etwas. Hör einmal, begann er plötzlich, die Augen weit aufreißend und sich so freuend, dass sein Rausch fast verging. Oder nein, ich fürchte mich und sage es nicht. Ich werde einen solchen Vogel nicht aus meinem Kopf fortfliegen lassen. Das ist ja ein wahrer Schatz. Trinken wir, Gevatter, trinken wir schnell. Ich werde nicht trinken, bevor du es mir nicht erzählst, sagte Tarantjew, das Glas fortschiebend. Es ist eine wichtige Sache, Gevatter, flüsterte Muchojarow, auf die Tür schauend. Nun? Fragte Tarantjew ungeduldig. Was mir da eingefallen ist. Weißt du was, Gevatter? Das ist dasselbe, wie wenn man irgendetwas Großes unterschreibt. Bei Gott, es ist so. Aber was denn? Wirst du es mir sagen? Und was man da zurücklegen kann? Nun, trieb Tarantjew ihn an. Wart, lass mich noch nachdenken. Ja, da braucht man aber nichts zu streichen, das ist gesetzlich. Also gut, Gevatter, ich sag es dir nur darum, weil ich dich dabei brauche. Ohne dich geht es schlecht. Sonst hätte ich's dir bei Gott nicht gesagt. Das ist nicht so etwas, das man anderen anvertraut. Bin ich denn für dich ein anderer, Gevatter? Mir scheint, ich habe dir mehr als einmal Gefälligkeiten erwiesen. Ich bin dein Zeuge gewesen und habe dir die Kopien geschrieben. Weißt du's nicht mehr, du Schwein? Gevatter, Gevatter, halte deine Zunge im Zaum. Was du für einer bist, du lässt dir alles wie aus einer Kanone rausschießen. Wer hört es denn hier? Weiß ich denn nicht, was ich tue?« sagte Tarantjew ärgerlich. »Warum quälst du mich? Also sprich!« »Nun, höre zu. Ilja Iljitsch ist sehr ängstlich und kennt gar keine Gesetze. Damals beim Kontrakt hat er ganz den Kopf verloren. Als man die Vollmacht geschickt hat, wusste er nicht, was er beginnen sollte. Er hatte sogar vergessen, wie viel er an Abgaben zu bekommen hat. Er sagte selbst, ich weiß nichts.« »Nun?« fragte Tarantjew ungeduldig. »Also, er hat es sich angewöhnt, sehr oft zur Schwester zu kommen. Neulich ist er bis 1 Uhr dort sitzen geblieben, und als er dann im Vorzimmer mit mir zusammengestoßen ist, hat er sich den Anschein gegeben, mich nicht zu sehen. Wir wollen also noch abwarten, was geschieht. Und dann... sag ihm gelegentlich, dass es hässlich ist, Schande ins Haus zu bringen, dass sie eine Witwe ist. Sag, dass man es erfahren hat und dass sie jetzt nicht heiraten kann. Ein reicher Kaufmann hätte um sie angehalten. Jetzt wüsste er aber, dass er des Abends bei ihr sitzt und wolle nicht mehr.« »Nun, was kommt denn dabei heraus? Er wird erschrecken, sich aufs Bett legen und sich wie ein Eber darin herumwälzen und seufzen. Das ist alles«, sagte Tarantjew. »Was werden wir denn davon haben? Was kann man sich dabei zurücklegen?« »Bist du aber einer. Du wirst ihm sagen, dass ich ihn verklagen will, dass man ihm aufgelauert hat, dass Zeugen da sind.« »Nun?« »Und wenn er sehr erschreckt, dann sage ihm, dass ich auf einen Ausgleich eingehen würde, wenn er ein kleines Kapital hergibt.« »Wo ist denn sein Geld?« fragte Tarantjew. »Er verspricht ja alles vor lauter Angst, sogar 10.000. »Blinzle mir nur zu, dann stelle ich einen Schuldschein aus auf den Namen der Schwester. Ich, Oblomow, habe bei der Witwe so und so 10.000 Rubel geliehen, bis zu dem und dem Datum und so weiter.« »Was haben wir denn davon, Gevatter? Ich verstehe dich nicht. Das Geld geht dann zu der Schwester und den Kindern über. Wo ist dann unser Verdienst?« »Und die Schwester gibt mir einen Schuldschein auf dieselbe Summe. Ich lass ihn von ihr unterschreiben.« »Wenn sie aber darauf besteht und nicht unterschreibt.« »Die Schwester?« Und Iwan Matwejewitsch sprach ein dünnes Gelächter aus. »Sie unterschreibt schon, Gevatter. Sie würde sogar ihr Todesurteil unterschreiben, ohne zu fragen, was es sei, und nur lächeln. Sie setzt schief Agafja Pschenizin darunter und wird nie erfahren, was sie da unterschrieben hat. Siehst du, wir sind also gar nicht bloßgestellt. Die Schwester hat den Kollegiensekretär Oblomow und ich die Frau des Kollegiensekretärs Pschenizin zum Schuldner. Der Deutsche kann wüten, so viel er will. Die Sache ist gesetzlich«, sagte er, die zitternden Hände in die Höhe haltend. »Trinken wir, Gevatter.« »Die Sache ist gesetzlich«, sagte Tarantjew entzückt. »Trinken wir.« »Und wenn alles gut geht, kann man es in 2 Jahren wiederholen. Es ist eine gesetzliche Sache.« »Eine ganz gesetzliche«, erklärte Tarantjew beifällig nickend. »Wollen wir auch dann wiederholen. Wiederholen!« Und sie tranken. »Wenn dein Landsmann sich nur nicht wehrt und dem Deutschen schreibt«, bemerkte Muchojarow ängstlich, »dann steht es schlimm, Bruder. Man kann keine Klage gegen ihn erheben. Sie ist eine Witwe und kein Mädchen.« »Er wird schreiben. Gewiss wird er schreiben«, sagte Tarantjew. »So, in 2 Jahren. Und wenn er sich wehrt, dann schimpfe ich.« »Nein, nein, Gott behüte, dann verdirbst du alles, Gevatter.« »Er wird sagen, man hätte ihn gezwungen, wird vielleicht noch etwas von Schlägen erwähnen, dann ist es ein Kriminalprozess. Nein, das taugt nicht. Man kann es aber anders machen. Zuerst mit ihm essen und trinken, er liebt Johannisbeerschnaps. So wie er ein wenig benebelt ist, gibst du mir ein Zeichen, und ich komme mit dem Schein herein. Er wird sich die Summe gar nicht anschauen und wird wie damals den Kontrakt unterschreiben. Wenn die Sache dann aber vom Notar bestätigt ist, kann er nichts mehr machen. Dieser Edelmann wird sich schämen, einzugestehen, dass er in betrunkenem Zustand unterschrieben hat. Eine gesetzliche Sache. Eine gesetzliche Sache, wiederholte Tarantjew. Oblomowka wird an den Erben zu fallen. Gewiss, trinken wir, Gevatter. Auf das Wohl der Tölpel, sagte Iwan Matwejewitsch. Sie tranken. Ende von Abschnitt 41, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau, im April 2025.